Für ein möglichst breites Spektrum des öffentlichen Meinungsstreits bleibt hier im Kulturspiegel nach wie vor der besondere Platz für Initiativen von Kunst- und Kulturschaffenden. Und deshalb soll nun auch von der ersten konzertierten Aktion der Berliner Theater in beiden Teilen der Stadt die Rede sein, der sich am Mittwoch, dem Tag der Mahnung an die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg, auch 15 weitere Bühnen aus dem Bundesgebiet anschlossen. Mit prominenten Gesprächen, Expertenrunden und Gästen direkt aus dem Nahen Osten. Dennoch, die Resonanz war insgesamt mäßig. Und wie auch schon beim Medienforum am vorangegangenen Tag, war am Mittwochsdialog fast selbstverständlich auch der Dramatiker Heiner Müller wieder dabei. Mich interessierte seine aktuelle, ja fast immer zugespitzt polemische Problemsicht. Problem ist, dass das Unrecht auf allen Seiten ist. Und mir fällt ein, so ein ganz alter Text von Brecht von 1930. Die eine Hälfte der Menschheit lebt einzig vom löchrigen Gedächtnis der anderen Hälfte. Und von heute ab und für eine lange Zeit wird es auf dieser Welt keine Sieger mehr geben, sondern nur noch Besiegte. Und das macht es so schwer. Und das Traurige und das Quälende ist, dass da eine Maschine angelaufen ist, die selbst von denen, die sie in Gang gesetzt haben, nicht mehr kontrollierbar ist. Ist es nicht doch ein Verharren auf festgefahrenen Positionen? Was ist da überhaupt noch für ein Dialog möglich? Ich erinnere mich, so kurz nach dem Fall der Mauer habe ich in Übersetzung gelesen einen Kommentar aus der spanischen Zeitung El País. Und da war der Schlusssatz: Der Jubel der Berliner über den Fall der Mauer klingt wie ein Requiem auf Lateinamerika. Und natürlich hat dieser Krieg was damit zu tun. Es ist kein Zufall, dass er danach kommt. Also Sie meinen zur Ost-West-Konfrontation, ja, die Nord-Süd-Konfrontation? Ja. Weil jetzt kann man das endlich voll austragen, diesen Konflikt. Weil die Ost-West-Spannung ist vorbei. Die Sowjetunion ist kein weltpolitischer Faktor mehr. Es ist ein Imperium, das zerfällt in seine Bestandteile. Wie schnell oder langsam, aber dieser Prozess ist wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Die USA, es ist reichste Armenhaus der Welt mit unüberwindlichen ökonomischen und sozialen Problemen. Das ist die dritte Welt im Haus. Und dieser Krieg ist ja auch ein Krieg gegen die dritte Welt in den USA. Das sind so furchtbare Paradoxien drin. Aber ist das nicht alles schon einmal gewusst, schon einmal gesagt? Sind das nicht Erkenntnisse, die jedem geläufig sein müssten und dennoch nichts bewegen? Da wird dann natürlich wichtig das Problem des Fundamentalismus. Es ist doch merkwürdig, dass da wieder so zwei Hauptgegner aufeinandertreffen, also der amerikanische Fundamentalismus und der islamische. Und je unlösbarer die Probleme werden, desto mehr kriegen religiöse Motivationen eine Gewalt und eine Bedeutung. Da ist das eine Transzendierung. Und das Gefährliche ist, dass es dagegen eben den amerikanischen Fundamentalismus gibt. Die Amerikaner haben überhaupt keinen Sinn für Differenz, für anderes. Es gibt als Maßstab nur den American Way of Life. Und die haben wirklich so Welterlösungssyndrom, wie der anderen Seite Saddam Hussein. Es spielt jedenfalls. Ne? Aber welche Chance hätte denn jetzt ein Waffenstillstand, sagen wir, die Stimme der Vernunft würde siegen? Damit wären ja die Probleme im Nahen Osten nicht gelöst. Damit wären die Probleme nicht gelöst, nee. Und das Problem ist natürlich, sind die Palästinenser und das Problem ist Israel. Kuwait und eben Saddam Hussein. Das sind so die alten Streitigkeiten. Ist klar, das ist ein Verbrecher und ein Wahnsinniger, aber das sind die anderen auch. Wenn die Amerikaner wirklich, was ja ihre Illusion war, so mit diesem Cowboy-Gestus in 3-4 Tagen den Krieg beendet hätten, siegreich, würde heute niemand demonstrieren, niemand sich darüber aufregen. Und je länger der Krieg dauert, desto mehr Probleme werden deutlich und werden wahrnehmbar für eine immer größere Öffentlichkeit. Ja, welche Möglichkeit bestand eigentlich an einem solchen Aktionstag der Theater hier etwas bewegen zu können? Und die sehr geringe Besucherzahl hat ja gezeigt, dass doch nicht so viele Leute kommen, wie man denkt. Na, das war ja damals schon eine Illusion. Ne? Plus, ich hätte es viel richtiger gefunden, dass man 5 Minuten schweigt auf der Bühne und das Publikum schweigt auch. Ne? Das ist etwas, was verstanden wird in so einem Zusammenhang. Aber mit Worten ist da, da gibt es eine Grenze. Ja, wie erklären Sie sich, dass so wenige Leute eigentlich kamen? Sicher, ja, ja. Die Reizwelle ist hoch, ja, im Fernsehen, ja, überall, ja, ist es ja Dauerthema. Ja, aber die Leute haben natürlich einfach Existenzangst und Existenzprobleme hier jetzt in der Ex-DDR. Und das eigene Hemd ist einem immer näher als der Rock des Nachbarn. Und ich glaube, es gibt sehr viel Angst, sich zu engagieren, öffentlich Stellung zu nehmen gegen irgendwas. Na, war das nicht mal schlimmer? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch eine Folge davon, dass es immer nur eine administrierte Solidarität gab hier, ne? Und dass spontane Äußerungen von Solidarität oder von Betroffenheit überhaupt tabuisiert waren. Vielleicht war dadurch auch die Opposition stärker. Ja, ja, klar. Aber ich glaube, jetzt ist einfach eine Lähmung hier. Ne? Da gab es ungeheure Erwartungen und die sind enttäuscht worden und die werden noch ein paar Jahre enttäuscht werden und es wird sicher immer schwieriger und es entsteht immer mehr sozialer Druck, soziale Angst. Ich glaube aber nicht, dass die sich in rebellischen Reaktionen oder Aktionen entlädt. Es wird eher erstmal ein Wachsen von Kriminalität geben und ich fürchte eine allgemeine Lethargie, wenn da nicht bald was passiert. Und der Golfkrieg verschlingt natürlich jetzt auch das Geld für die sogenannten neuen Bundesländer. Nun scheint es ja so, dass auch die Intellektuellen inzwischen wieder in einen Widerstreit, in einen Streit miteinander gekommen seien. Das begann also selbst bei solchen kleinen Dingen, dass die Adresse von Christoph Hein zu diesem Aktionstag der Theater abgelehnt wurde, dass dagegen polemisiert wurde. Ist das denn jetzt die Zeit, Kleinkriege, geistige Degenfechtereien auszutragen? Sicher nicht. Ich meine, ich finde den Text von Christoph Hein auch sehr unglücklich formuliert. Zeigt eher die Ohnmacht von Schriftstellern in so einer Situation. Ich glaube überhaupt, das ist ein Grundproblem. Diese Idee aus dem 19. Jahrhundert, dass Schriftsteller oder intellektuelle Repräsentanten sind, das ist vorbei. Vielleicht denken das noch einige, ja. Aber sie sind es schon lange nicht mehr. Der letzte Repräsentant war Thomas Mann vielleicht. Brecht war es schon nicht mehr, sobald er hier lebte. Er wurde bekämpft bis zu seinem Tod und auch benutzt. Nach seinem Tod war er kanonisiert. Und das ist eine neue Situation, die Ohnmacht der Intellektuellen auch. Weil Intelligenz und Politik ist, schließt sich inzwischen fast aus. Und aber hat es das nicht immer gegeben, den Widerspruch zwischen Geist und Macht? Zumal in Deutschland. Ja, aber es gab noch in Frankreich zum Beispiel, also als es darum ging, der Sartre hat maoistische Flugblätter verteilt mit einer maoistischen Organisation und de Gaulle sagte, einen Voltaire verhaftet man nicht. Ne? Das Niveau gab es dann noch. Ne? Und das gab es hier sowieso nicht in der DDR. Aber man hätte es nie so klar gesagt. Ne? Nee, ich meine, es ist unsinnig jetzt zu erwarten, dass ein Schriftsteller mehr repräsentieren kann als sich selbst. Ne? Ich kann nicht mehr für andere Leute sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Mit allem Risiko, was das einschließt. Und das kann sicher auch falsch sein, was ich sage. Aber ich kann nur noch für mich sprechen, nicht mehr für andere. Ne? Und jeder kann nur noch für sich sprechen im Moment. Vielleicht war das auch ein langjähriger Fehlversuch, für Gruppen, für Massen, für ein Volk zu sprechen. Ja, klar. Es gab einfach eine linke Illusion, aber in ganz Europa, die Illusion von einer Allianz zwischen Geist und Macht. Das war die große linke Illusion. Und das Wesentliche, glaube ich, an der neueren Geschichte ist die zunehmende Diskrepanz zwischen dem Format der Akteure, also der offiziellen Akteure, und ihrem Aktionsradius. Der Aktionsradius wird immer größer und das Format wird immer kleiner. Und das ist die Gefahr. Dass Leute wie Bush oder Hussein überhaupt nicht wissen, was für Konsequenzen das hat, was sie entscheiden.